Die Tore erzielten Lett. Bayern 2, Hörspiel. Die Komödie Volpone von Ben Jonson stammt aus den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts. Sie erzählt von dem reichen venezianischen Kaufmann Volpone, von der Macht des Geldes und vom betrogenen Betrüger. In der nun folgenden Hörspielbearbeitung von 1957 gab der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig dem Text eine neue moralische Wendung. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Hören Sie heute Volpone, eine Komödie von Ben Jonson in der Bearbeitung von Stefan Zweig. Das Spiel berichtet von Volpone, dem reichen Levantiner, nach Venedig zugereist, um dort gleich einem alten Fuchs in seinem Bau, das will der Name Volpone sagen, mit wenig Mühe, doch viel List, seinen Reichtum zu mehren. Mit Eifer darin unterstützt von seinem Diener Mosca, der bei ihm schmarotzt, gleich einer Fliege, dies will der Name Mosca sagen. Volpones Reichtum treu ergeben, ihn mehrend in der Hoffnung, einst als Erben an ihm teilzuhaben, halten sich in des Fuchsbaus Nähe der Wucherer Corbaccio, ein alter Rabe, wie sein Name sagt, der Kaufmann Corvino, mit einer Krähe zu vergleichen, und der Notarius Voltore, will sagen der Geier. Sind ihre Namen auch Namen von Tieren, so sind sie doch Menschen, und kennen als Menschen nur eine Begierde, die Gier nach dem Geld. Von Lakaien. Ja, das Frühstück, der Herr ist aufgewacht. Das Frühstück, der Herr ist aufgewacht. Das Frühstück, der Herr ist aufgewacht. Das Frühstück, der Herr ist aufgewacht. Das Frühstück, der Herr ist aufgewacht. Das Frühstück, der Herr ist aufgewacht. Unser Herr ist noch müde, nach schmerzensreicher, fast schlafloser Nacht. Unser armer Herr, ich fürchte, er wird nicht mehr oft die Glocken Venedigs schlagen hören. Aber lasst's euch nicht merken, Lakaien. Hängt lustige Mienen um. Ihr wisst, er mag das Mitleid nicht. Sputet euch, seid flink und heiter. Und, Musikanten, spielt ihm sein Lieblingslied. Schön, aber kurz. Herr, euer Lieblingslied entbietet euch den besten aller Tage. Nee. Das Geld vernarrt die Welt. Ein Narr, der Gold für sich behält und doppelt Narr, der es verprasst. Ein Narr, der's liebt und doppelt Narr, der's hasst. Glaubst du, dass unser Messer Volpone wirklich so krank ist? Ich glaub's nicht und stöhnt er siebenmal weh und ach. Der ist so wenig krank wie ich und du. Ich könnte dir Dinge erzählen von ihm. Der ist gesünder als wir beide zusammen. Ach, wie man's tut, es ist nicht gut, es ist nicht gut. Ob man's verflucht, ob man's verehrt, wie man's versucht, es ist verkehrt. Mach's klug, das Geld ist klüger noch, erkenn den Trug, es narrt dich doch. Wenn der diesen Schurken, den Mosca, nicht hätte. Dieser Kerl tut für unseren Herrn, was er kann. Er säuft seinen Wein, er liebt seine Weiber, er verschwendet sein Geld. Aber ich habe nichts gesagt. Ich höre nichts, sehe nichts und sage nichts. Kein Kaiser, der so Hofstatt hält, so sehr verlangt, dass man ihn schranzt und nur nach seiner Pfeife tanzt. Weiß Gott, solang die Welt besteht, hat sie sich stets ums Geld gedreht. Halt's Maul! Unser armer Herr erwacht. Seht ihr denn nicht, wie er leidet? Dank, meine Lieben. Und dank dir, mein hochbegabter Musikus. Ach, wär's doch wahr, dass Musik die Kranken gesund macht. Wär's doch wahr. Dank für eure Sorge, meine Lieben. Und lasst mich allein. Hinaus mit euch! Dem Herrn zu Dienst. Dem Herrn zu Dienst. Dem Herrn zu Dienst. Dem Herrn zu Dienst. Dem Herrn zu Dienst. Na, Moska, sind die Kerle fort? Jawohl, und die Tür ist verriegelt. Wir sind ungestört. Nun lasst euch wohl sein. Fort mit den Gebresten und heraus mit der guten Laune. Also auf. Ah, Sonne. Morgenlicht auf den Kanälen. Komm, bad mein Angesicht mit deinem Gold. Da über Arm und Hände streu mir's aus. Mit allen Adern lass mich's gierig saugen, denn Gold ist alles. Ist das Elixier. Doch selig ist nur, wer's allein besitzt. Was brauche ich dich, du matter Glanz, den jede Nacht verdunkelt? Leih nur den anderen deine goldene Lüge. Ich brauch dich nicht. Mir glüht mein Eigenlicht. Hey, Moska, schließ die Truhen auf. Mein Gold, ich will es sehen. Ach, es tut mir leid, das Gold. Dir leid? Weshalb? Weil es gefangen ist da in der Truhe. Und du, was tätest du? Du gäbst es frei. Das ganze Alphabet des Vergnügens ließ ich mir vordeklamieren. Ha, da! Das wäre eine Nacht mit lockeren Gesellen. Da! Eine Liebesnacht mit Donna Maria, lau und schwül. Da! Ein brokatenes Gewand, wie es der Kaiser von Frankreich trägt, um die Weiber zu kirren. Da! 100 krumme Rücken von Lakaien, die sich vor mir bücken. Da, ein Dolch, der meinem Feind in die Eingeweide fährt. Da, da, da, ein Dutzend Schmarotzer, lustige, liebe, weinfrohe Jungen, wie ich selber einer bin. Ach, Moska, du kluger Hundejunge, wie wenig hast du gelernt bei mir. Glaubst du wirklich, man muss die Dukaten fliegen lassen, um das alles zu bekommen? Nein, du Narr, lass sie still beieinander sitzen, lass sie blinken. Dann kommen die Menschen schon von selbst und bieten dir alles an. Die Frauen schlüpfen in deinen Arm und die Männer ducken sich. Die Krämer leihen dir und die Dichter umschmeicheln dich. Das ist die Magie des Geldes. Sein Geruch schon macht die Menschen trunken. Nur riechen brauchen sie, schon kriechen sie her auf den Bäuchen, schon strecken sie die Hälse, schon dreht sich ihnen der Verstand. Nur riechen brauchen sie's. Und nur riechen darf man sie daran lassen, diese Schurken, und sie werden trunken und fallen dir die Hand wie Mücken ins Feuer. 8 Wochen schmarotzt du bei mir, du dummer Schüler. Hast du gesehen, dass ich auch nur einen einzigen Goldkäfer inzwischen aus meiner Truhe habe herauskriechen lassen? Nein, Herr. Es haben sich sogar noch eine ganze Menge neue hineingesetzt. Und lebe ich etwas schlecht? Schmeckst du auch nur einen Tropfen Wasser in meinem Falerner? Sind meine Teppiche dünn, meine Silberschalen leicht? Stinkt irgendwo nur ein Bläschen Armut in meinem Haus? Ich wünsche mir, nie besser zu leben. Alles ehrt euch, alles umringt und besucht euch. Wie Rennhengste wetteifern sie, rascher bei euch zu sein. Ja, und wie mach ich's, du Verschwender? Etwa mit Gold? Oh nein, ich tu nichts, als dass ich sage, ich bin reich. Schon krümmen sie den Buckel voll Ehrfurcht. Und dann lasse ich sie wissen, ich hätte nicht Frau und Kind. Da werden ihnen schon die Hälse lang. Und dann, ja, dann stell ich mich sterbenskrank. Ach, da rinnt ihnen schon der Geifer von der Zunge und sie fangen an zu tanzen um mein Geld und Gold. Sie schmeicheln mir, bringen Geschenke, beteiligen mich an ihren Geschäften. Die Männer bringen Gold und die Weiber sich selbst. Ja. Wer hat, frage ich dich, ein besser Geschäft in Venedig und dazu noch einen saftigeren Spaß? Was trug es gestern? 3 Fässer Wein hat euer Nachbar gesandt. Frisch eingetroffen auf seinem Schiff aus Zypern. Zur Genesung, sagt er. 100 Dukaten als Anteil vom Kaufmann Battista. 2 Schüsseln von Giovanni, dem Goldschmied. Und eine Lizenz vom Sekretario, die ihr um 1000 Dukaten verkaufen könnt. Und all dies mit 2 Stündchen Hüsteln und den Reden. Und einem Herz voll saftiger Niedertracht. Ach, mein Moska, mir wird das Herz warm, wenn ich sehe, wie sie die Augen verdrehen nach meinem Geld und lechzen nach meinem Abscheiden, während ich ihnen das Mark aus den Knochen sauge. Ich freue mich schon auf ihren Aufmarsch. Hast du brav ausposaunt, dass ich elend bin, hä? Dass ich sterbe? Mit vollen Backen. Dann werden sie bald anrücken. Ich bin bereit, sie zu empfangen. Der Erste. Tatsächlich. Der Vortrab ist also eingetroffen, früh aus den Federn. Es scheint, man schläft nicht gut mit der Habsucht. Sie soll ein altes Weib sein, so alt wie die Welt. Sieh vorsichtig nach, mein treuer Bursche, wen es heute so zeitig aus dem Bett gejuckt. Ich werde sehen. Na, was gibt's? Messer Voltore, der Notarius. Sag ihm, der Herr nimmt gerade Medizin zu sich, er soll warten. Aber jetzt abgeräumt die Schmackhaftigkeiten hier, den Rhabarber hingestellt, die Tinkturen und Mixturen und jetzt? Jetzt strecke ich mich aus so flach und lang, dass Sie denken, Sie sind bald am Ziel. Rasch noch einmal lachen. Sonst fährt's mir heraus, während Sie Ihr Mitleid heucheln. Hol ihn herein, Mosca. So, jetzt kann das Spiel beginnen. Herr Notarius, welche Großmut von euch, dass ihr unserem armen Herrn eure Zeit opfert. Oh ja, ja, ja, ja, Venedig weiß, wie kostbar sie ist. Aber ihr könnt gewiss sein, immer ist euer Name auf den Lippen meines armen Herrn. Habt ihr das Testament mitgebracht, dass ich es ihn ausfüllen lasse? Ich vergesse niemals. Hier, alles schon ausgefüllt. Nur sein Signum fehlt. Das wird gegeben, zweifelt nicht. Und dann? Ja, hier. Ich habe den Namen des Erben freigelassen. Denn wisst ihr, hätte ich den eigenen eingesetzt, mit eigener Hand? Die Welt steckt voll Misstrauen. Man könnte sagen, ich hätte ihn dazu veranlasst. Verlasst euch auf mich, Messer Voltore. Es wird alles zu eurer Zufriedenheit geregelt. Aber macht es nicht zu dringlich. Ich weiß, Sterbende sind oft sonderbar. Und es verdrießt sie, wenn man sie an den Tod erinnert. Übrigens, was ich noch sagen wollte, ich habe da einen goldenen Becher mitgebracht. Oh, Messer Voltore, wie ihr doch das menschliche Herz kennt. Ach, wie wird er sich freuen. Aber seht selbst, ich wecke ihn auf. Messer Volpone, der Herr Notarius Voltore ist gekommen, wie immer der Erste, sich nach eurem Befinden zu erkundigen. Vielen Dank. Und außerdem, denkt euch, einen goldenen Becher hat er euch gebracht. Ja, ihr möchtet daraus Gesundheit trinken. Freilich, ja. Ein edler Freund, ein großmütiger Freund. Sag ihm, will oft ihn sehen, kann nicht mehr lange mit mir dauern. Möge mir nur Gott meine Sünden verzeihen. Ach, verzeiht mir, ich habe zu viel am Gelde gehangen. Nun erdrückt's mir die Seele. Vielleicht habe ich sogar Menschen betrogen. Ihr? Nie. Ihr seid der erste Ehrenmann Venedigs. Wie gut ihr's meint. Ich werde euer Gedenken. Werdet sehen. Nur lasst dann Messen lesen für meine arme Seele. Müde. Ihr seht, Messer Voltore? Ich habe euch ehrlich berichtet. Wäre es nur schon so weit? Oh, es ist so weit. Sobald er zu Kräften kommt, reiche ich ihm euren Becher mit Wein und lass ihn den Namen ausfüllen in seinem Testament. Du bist ein braver Bursche, ein herzensguter Bursche. Da, nimm diesen Beutel als Dank. Oh, Messer Voltore, welche Großmut. Ah, da klopft jemand. Das wird der Arzt sein oder der Priester. Vielleicht noch ein Störenfried. Besser ihr geht, damit sie euch nicht sehen. Was erfinden nicht die Menschen in ihrer Niedertracht? Sie wären imstande zu sagen, ihr hättet euch zum Erbe gedrängt. Nein, geht lieber hier den Hintergang hinab und sprecht mit niemandem im Haus. Sind alles Türsteher und Tellerlecker, Geschmeiß. Ganz recht. Ich gehe, muss recht gehen. Du bist ein süßer Schurke, Mosca. Hast gut gelernt bei mir. Trefflich hast du ihn an der Nase herumgeführt, den lahmbeinigen Gesetzesverdreher. Welcher Schuft wartet jetzt raus? Corvino würde sein. Sehr schön. Der hat wenigstens kein Mäntelchen um. Das ist ein splitternackter Schurke, aber ich will ihm das Nackte streben, dass es farbig wird wie ein Affenpelz. Zieh ihm die Haut ab, Mosca. Musik. Messer Carvino. Darf ich bitten? Tret rein. Doch leise, leise. Er schläft gerade einen kurzen Schlaf. Ich wollte, er schliefe schon den allerlängsten. Geduld, Geduld, Messer Corvino. Ihr wisst ja, dass alles euch zugedacht ist und dass ich für euch wache. Aber sicher ist sicher. Hör zu, Mosca, du bist doch ein einsichtiger Kopf. Ich habe da nämlich ein Fläschchen mitgebracht. Der Arzt hat mir es gegeben. Er sagt, man schliefe darauf so überaus vortrefflich. Freilich, ja. Das gibt dem armen Volpone in den Wein, verstehst du, wenn er Durst hat. Wozu soll er sich quälen? Das wird schwierig sein, Messer Corvino, denn er hat ein geradezu ärgerliches Misstrauen gegen Arznei und die Ärzte. Nur keine Ärzte, manchmal helfen sie doch. Wenn man sterben soll, soll man sterben. Nur keine Verlängerung, nur nicht quälen. Ja, was ich noch erwähnen wollte... Das Testament ist doch gemacht. Ja, da stinkt's ja eben. Ich wollte gerade zu euch hinüberlaufen und euch aufmuntern, meinen armen Herrn zu besuchen. Geschrieben ist's wohl, doch nicht gefertigt und der Name des Erben noch nicht eingesetzt. Aber wie soll ich das verstehen? Ich sah doch gerade den Herrn Notarius die Treppe herunterkommen. Der Herr Notarius, ja, gewiss, ja, natürlich, der Herr Notarius, das... Ach, das ist ein sonderlicher Kauz. Hat sich doch früher nie gekümmert um Messer Volpone. Und jetzt mit einem Mal ist er so bemüht um ihn. Eigentlich sonderbar. Er kam nämlich ganz von selbst, ihm das Testament zu verfassen. Und ganz umsonst hat er es geschrieben, gesiegelt, intabuliert. Umsonst? Dieser geizigste aller Schurken? Ach, der will auch noch in aller Eile an die Krippe, dieser Bube. Nein, ihr irrt. Der Herr Notarius ist wirklich ein sehr großmütiger, freigebiger Herr. Seht nur mal hier, den schweren goldenen Becher. Den hat er heute Messer Volpone als Geschenk gebracht. Um Erb zu schleichen. Ach, das weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Er wittert das Aas, diese Hyäne, dieser ausgelernte Leichenräuber. Aber glaubst du, Esel, vielleicht ich hätte Volpone nichts mitgebracht? Hab ihn beteiligt an meinen Geschäften. Sag ihm, ich teile künftig mit ihm. Fürs Erste hier diese 300 Zechinen. Ei, ja, das nenne ich eine ausgezeichnete Medizin. Die einzige, die ihn munter macht. Ich will's ihm gleich um die Ohren klingeln. Wenn der alte Geizkragen Dukaten klimpern hört, sprengt er, glaube ich, noch den Sargdenkel. Passt auf, ich kriege noch mal munter. Messer Volpone. Messer Volpone, euer Freund Corvino ist hier. Wie? Wer? Zechinen, Geld, 300 Zechinen. Messer Corvino hat sie euch gebracht. Was denn? Corvino, 300 Zechinen, 300? Ja, guter Freund. Edler Freund, hab Dank. Messer Volpone, es ist unaussprechlich, wie es mich schmerzt, euch so leiden zu sehen. Meine Frau betet für euch den ganzen Tag. Und wenn ich Geschäfte mache, denke ich nur an euch und schaffe für euch. Diese wenigen Dukaten sind ja nur ein erster Anfang. Und so viel Güte, so viel Freundschaft für mich armen Kranken. Hört, mein Leben huste ich mir heraus. Mosca, das Tuch. Seht ihr, die Tränen kommen ihm schon. Aber ich will euch danken, mein edler Corvino. Werdet noch einmal gut sprechen vom armen toten Volpone. Werdet sagen, er hat an mich gedacht, noch auf seinem Sterbebett. Verdammt, wer kommt da? War alles gerade im besten Zug, 2 Minuten noch und ich hätte ihm die Feder in die Hand geschoben. Was geht? Messer Corbaccio ist unten. Er kann die Treppe nicht allein herauf. Die anderen helfen ihm schon. Na, dann bringt ihn, in Gottes Namen. Was will denn dieser verdammte Wucherer, dieses 75-jährige Gerippe hier? Seit 50 Jahren hat er nicht mehr den Fuß gerührt ohne Profit. Was will der hier? Mir scheint, Messer Corvino, es ist besser, ihr geht jetzt. Ihr ermüdet sonst meinen Herrn. Nein, Mosca, ich rühre mich nicht von der Stelle. Ich will sehen, was das Gerippe hier treibt. Glaubst du, ich werde mir von diesem Zinsgeier die Leber abfressen lassen? Nein, ich bleibe, ich bleibe. Er muss fort. Nun denn, verehrter Freund Corvino, ein Wort von edleren Dingen. Wie geht's denn eurer schönen, reizenden Gattin, dem Ruhm Venedigs? Wer sagt, dass sie schön und reizend ist? Wieso Ruhm Venedigs? Was ist das für ein Geschwätz? Ja, die ganze Stadt kennt doch die schöne Colomba. Ja, meine Freunde haben mir oft den Mund wässrig gemacht, sie zu bewundern. Nie ist San Marco so voll wie Freitagmorgen, wenn sie zur Predigt kommt. Was hast du, sie dir anzusehen, du Lump? Bei der Predigt, sagst du? Deine Freunde, die ganze Stadt, ganz Venedig? Da muss ich doch gleich... Ich gehe mit euch, Corvino. Das fehlte noch. Ich schlag dir die Knochen in zwei. Hier, bleib bei deinem Herrn. Corvaccio, tretet ein. Euer Besuch ist willkommen. Wäre nicht Messer Corvino hier gewesen, ihr hättet nicht zu warten brauchen. Ein widerwärtiger Mensch, dieser Corvino. Viel Bosheit, wenig Geld. Was wollte er eigentlich hier? Was er wollte? Erbschleichen natürlich, Messer Corvaccio. Na, wer kommt denn sonst zu einem reichen, sterbenden Mann zwischen Arzt und Totengräber? Beispielsweise ich. Ich beispielsweise. Sieh mir gern Sterbende an. Hab manche als Säuglinge gekannt. Wachsen auf und liegen dann eines Tages da. Blau, kalt, eben möchte ich tot. Und der alte Corbaccio steht dabei und besieht sie sich. Und hat's noch warm im Mund. Wie geht's dem guten Volpone heute? Schlecht. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Also gut. Geht also zu Ende, wie? Puls? Dünn wie ein Fliegenbein. Sehr gut. Atem? Pfeift wie eine Orgel. Gut. Sehr gut sogar. Die Zunge? Dick, gelb, hart. Eine Schuhsohle. Sehr, sehr gut. Schweiß? Heiß oder kalt? Kalt wie ein Schlangenschwanz. Dann kommt's bald. Kenn ich, oft gesehen. Oh weh, wie elend er da liegt. Mein Messer, Volpone. Seit heute Morgen schon. Merkt nichts. Ihr könnt alles sagen. Er hört nichts. Ihr könnt ihn anfassen. Er fühlt nichts. Hey da, Volpone. Steh doch auf, du Kadaver. Bist ja jünger. Hast bessere Beine. Steh doch auf. Hast oft genug gespottet über den alten Corbaccio. Aber er überlebt euch alle, der alte Corbaccio. Hat dickeren Atem. Mosca, leg das Testament gleich bereit. Will rasch wieder mein Geld haben. Hab 1400 Zechinen eingesetzt, mit Zinsen 3000. Aber gewusst, ich überlebe ihn. Macht keine unsicheren Geschäfte, der alte Corbaccio. Das Testament, ja. Ja, ja, allerdings, gewiss, nur, es ist eben so, dass, ihr versteht, nicht wahr? Gewissermaßen ein kleines Problemchen wäre dann noch. Messer Volpone hat nämlich für heute nochmals den Notarius berufen. Er will noch, wie sagt er gleich? Er will noch ein Kodizillum. Ein Kodizillum? Ja. Ein neues Testament also? Ja. Dabei habe ich doch gesehen, dass er mir 20.000 Zechinen vermacht. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Wie kann er das denn ändern? Nachträglich ändern? Seht, der Herr Notarius hat ihm diesen goldenen Becher hier geschenkt. Und der Herr Corvino schenkte ihm 300 Zechinen. Nun will er die beiden noch bedenken. Und mich verringern zu guter Letzt? Das darf nicht sein. Wärt ihr klug, Messer Corbaccio, dann könnte ich für euch schon noch ein kräftig Kodizillum durchdrücken. Ganz bestimmt sogar. Ihr müsst halt einfach rasch noch etwas dazulegen. Versteht ihr? Vielleicht diesen Ring da an eurer Hand. Aber das ist ein Ring von 30 Karat. 1000 Zechinen wert. Nein, nein, das wäre zu viel. Zu viel. Wär doch nur für ein paar Stunden. Sobald er kalt ist, ziehe ich den Ring wieder ab von der Leiche. Allerdings, vielleicht habt ihr recht. Der ist ja schon dreiviertel tot. Da, nimm den Ring. Stirbt, dann bringst du ihn zurück. Wäre das Beste, er stirbt gleich. Fällt mich auf. Wieder tausend Zechinen. Schöner Ring. Ach, schwere Geschäfte. Schwere Geschäfte. Ach, Maschka! Ist er fort? Der Geizteufel hat ihn geholt. Ach, Maschka. Mich hungert. Jawohl, schwere Geschäfte. Verdammt, wer ist denn da schon wieder? Sieh mal nach. Sofort, ich komme schon. Ihr seid. Bitte wartet einen Augenblick. Ich gebe ihm nur noch in aller Geschwindigkeit ein Klistier. Bitte wartet lieber. Wer ist es denn? Eure hochedelgeborene Braut, Tanina. Ach was, meine Braut, diese... Aber hör dein Namen. Sie vielleicht doch ganz ernsthaft heiraten. War dreimal umsonst bei euch. Das hat sie noch bei keinem Mann getan seit ihrem 12. Jahr. Ich will das zudringliche Luder nicht sehen. Mich zwickt der Magen. Dann versucht doch selbst ein heiratswütiges Weibsbild wegzuschicken. So tüchtig sind keine 90 Teufel. Ich will sie nicht, diese Klette. Ja. Ärgert euch nur ein wenig, damit ihr wisst, wie die Wut den anderen schmeckt. So, nun rasch ins Bett, Herr. Oh, Muska, du Lumpe, du machst dir einen Spaß mit mir. Aber sie wird sich irren. Ich stell mich schlafen, du... Und sprecht kein Wort, bis sie fortgeht. Signorina Kanina, tret rein. Guten Morgen, Mosca, mein Schmarotzerchen. Guten Morgen, Kanina, mein Vögelchen. Wie geht es unserem Gebieter? Lausig. Er schläft jetzt. Ihr kommt ganz vergeblich. Ach was, dann warte ich eben, bis er aufwacht. Bei Männern muss man Geduld haben. Ja, aber sag mal, du eifrige Dienerin der Aphrodite, warum willst du eigentlich diesen mürrischen, todkranken alten Couillon durchaus heiraten? Ha? Du bist doch reich, hast Geld wie Heu, jeden Abend drei andere zärtliche Gäste. Wozu brauchst du den überhaupt? Das kann ich dir sagen, Schmarotzerchen. Pass auf. Die Sache ist nämlich die. Vor 3 Monaten, du erinnerst dich, wie die Flotte so siegreich von Zypern kam und wie die Türken hingemacht hatten. Da war so ein Wirbel, so eine vaterländische Begeisterung. Da hatten wir doch alle einfach den Kopf verloren. Na, und ich glaube, ich bin da um ein Stückchen zu begeistert gewesen. Aber nun schau, meine Großmutter war ein uneheliches Kind und meine Mutter, ich selbst und nun schon wieder. Das muss einmal ein Ende nehmen, nicht wahr? Du verstehst mich und hilfst mir, dass er mich heiratet. Du redest ihm zu. Aber gewiss, mein Vögelchen. Du darfst doch ein bisschen schmarotzen bei mir. Du kriegst einen Kuss und... Nein, ich hab Dienst. Leider. Dringende Geschäfte. Nicht so süß wie deine Lippen. Nun, Zucker ist am Abend so süß wie am Mittag. Empfiehl mich deinem Herrn. Auf heute Abend, Liebling. Ausgezeichnet, mein Bursche. Du solltest Barbier werden. Tadellos hast du sie eingeseift. Ich hätte sie nicht so rasch hinausgebracht. Ah, ja. Aber nun lass mal die Einnahmen sehen. Ja, wir haben ein hübsches Stück Morgenarbeit getan. Den Becher da, das Geschenk des Herrn Voltore, den gieß mir voll mit Wein. Und das Ringelchen von dem lieben Corbaccio gleich an den Finger. Und ihr, meine munteren Zechinen, macht klimprige Tafelmusik. Denn nun, Mosca, du Zuckerjunge, wollen wir endlich frühstücken nach getaner Arbeit. Gibt's einen besseren Trunk als aus ergaunertem fremden Becher? Schenk ein. Auf mein Wohl, Messo Corvino. Auf mein Wohl, Messo Corbaccio. So habe ich euch gern. Warum, Mosca, sind diese Kerle nicht ehrliche Schurken? Warum kommen Sie nicht herein und sagen, ich liebe dich, Geldes Volpone, ich will dich haben, Geldes Volpone? Warum betteln Sie nicht bei mir? Warum beschenken Sie mich und lügen mir das Zimmer voll, diese Rosttäuscher, diese ausgefeimten Süßlügen und diese... Oh, mir wird nicht wohl, wenn ich den Aasjäger nicht noch eins auswischen kann. Ich war noch zu gut zu ihnen, zu sanft. Nur gezwickt haben wir sie, nur gekitzelt. Aber die muss man steigen und brennen wie die Galeerensträflinge. Sieh her, Corvinus Zechinen. Da, 20 goldene Ochsenaugen sind für dich. Wenn du was findest, aber etwas, das wie Pfeffer brennt. Hallo, 20 Zechinen? Wartet, das schmiert gleich die Gehirnmaschinerie da oben. Lasst sehen. Corbaccio also und Corvino. Corvino? Wo fasst man den? Na, dort, wo er am kitzligsten ist, natürlich. Geld? Nein, die Würmer haben wir ihm schon auf der Nase gezogen. Aber eifersüchtig ist er, wie ein Doppeltürke. Wartet. Wie wäre es, wenn man ihm so zusetzte, dass er euch die eigene Frau zuführte? Seine Frau? Aha. Unmöglich. Meint ihr? Aber ich krieg's zustande. Nichts ist unmöglich. Der ist ja so hitzig auf euer Geld, dass er seinen Vater auf die Galeere verkaufen würde. Warum sollte er also nicht die schöne Columba euch leihen? Für ein paar Stündchen nur. Herrlich. Herrlich. Prächtig. 20 Zechinen noch, wenn du den Lumpen dafür köderst. Und was Corbaccio betrifft, irgendeine Erzschurkerei gegen das Gerippe, dass es aus den Fugen geht. Corbaccio, Corbaccio, lass mich nachdenken. Geld ist bei ihm nicht mehr zu holen. Er ist zäh wie Kuhfleisch, wenn es um die Zechinen geht. Aber wartet. Na also, ich hab's. Er hält euch für todkrank, hofft euch unbedingt noch zu überleben, dieser Kirchhofsanwärter. Da müsste man ihn packen. Was dächtet ihr, wenn ich ihm einrede, dass er euch zum Erben einsetzt, um euer Erbe zu werden? Da sackt ihr dann alles ein, auf einen Ruck. Und sein Sohn, der Capitano, dieses Großmaul, kann dann Werk fressen und trockene Heringe. Lass dich umarmen, Mosca. Bringst du es zustande, schenke ich dir die Hälfte. Und du kannst dir selbst Schmarotzerchen halten, so kluge Hurtige, wie du einer bist. Herrlich, herrlich. So eine saftige Bosheit wär besser als Branntwein. Aber jetzt flink, mein Junge, flink, gelaufen. Wie? Doch nicht heute? Nein, heute haben wir, weiß Gott, schon genug gescheffelt. Nein, sofort. Erst zu Corvino, damit er mir sein Täubchen schickt. Dann zu Corbaccio, damit er seinen Sohn Leone durch einen Federstrich zum Bettler macht. Wo warst du heute Morgen? Wo? Oh. Aha. Du erschrickst. Betrügerin. Mit wem hast du dich herumgetrieben? Um des Himmels willen. Wo sollte ich gewesen sein als hier zu Hause? Hier habe ich gesessen den ganzen Morgen. Hier beim Fenster. Beim Fenster. Natürlich, beim offenen Fenster. Habe ich dir nicht 100-mal verboten, dich am Fenster zu zeigen? Es war so dumpf hier. Da habe ich es ein wenig aufgemacht. Um dich den Laffern zu zeigen, zu parlieren, Blicke zu werfen, Zeichen zu tauschen, Briefe zu angeln. Aber Herr, nicht einen Blick habe ich hinausgetan. Glaubt mir doch. Was soll man tun? Zwei Augen sind zu wenig, um ein Weib zu überwachen. Wenn ich nur Geld hätte, wenn dieser Volpone doch endlich verreckte, nur den Armen stiehlt man die Weiber. Geld muss ich haben. Dann lasse ich die Fenster vermauern, kauf mir ein Haus mit einem Garten nach innen, da kannst du dann dein Lüftchen haben. Und ich halte mir Diener und Eunuchen und Aufpasser 20 Augen zu meinen zwei, die auf dich wachen. Dann werde ich endlich ruhig schlafen können. Herr, warum denn dieses hässliche Misstrauen? Niemand kann ein Wort über mich sagen. Er hat gelächelt, als er von dir sprach. Hündisch gelächelt, die Schmeißfliege Mosca. Man darf nicht lächeln, wenn man von dir spricht. Soll ich öffnen? Hinein mit dir ins hinterste Zimmer. Warte, bis ich dich rufe. Gewiss. Ich weiß doch zu gehorchen. Herein. Salute, Messer Corvino. Ach, Mosca. Ist er tot? Im Gegenteil. Was soll das heißen? Willst du mich zum Narren halten? Lebendig ist er. Springlebendig sogar. Ich fürchte, der Teufel hat eure Dukaten geholt, Messer Corvino. Wie? Wie ist das möglich? Hab ihn doch heute erst selbst gesehen. Er hatte nicht für einen Dreier Atem mehr im Hals. Er war schon ganz blau im Gesicht und rollte mit den Augen, dass ich glaubte, sie springen heraus wie beim Ballspiel. Da fällt es doch einem von diesen Lakaien ein, zum Arzt zu laufen, und der lässt ihn ein Arkanum schlucken. Wups! Springt Messer Volpone auf, kräht und lacht und ist gesund wie ihr und ich. Und denkt euch nur, kaum hat er sich den Todesschweiß abgewischt von der Stirn. Was wünscht er? Was verlangt er? Ein Weib. Sofort. Er wiehert wie ein Hengst und schon befiehlt er mir, ich soll's ihm herbeischaffen. Ein sanftes, appetitliches Dingelchen. Verdammt. Na ja, schließlich, wenn's ihm schadet, warum eigentlich nicht? Tja, hol ihm doch einfach was Ausgiebiges. So eine von der Merceria, eine alerte, perfekte. Allerdings, da hätte ich nicht weit zu laufen brauchen in Venedig, um so eine zu finden. Aber ihr kennt ihn doch. Er ist geizig. Umsonst? Mhm. Da kann er lange warten. Leider seid ihr im Irrtum. Bedenklich im Irrtum. Ihr ahnt ja nicht, wie gierig, wie schrecklich habsüchtig die Menschen sind. Kaum hört's der Krämer nebenan, da läuft er schon herbei, will seine Tochter heute haben schicken, 19 Jahre. Tja, und dann, deshalb komme ich euch warnen, dann ade, liebe Erbschaft. Denn ihr wisst ja, die Natur hat den Weibern ein Argument gegeben, das beredsamer ist als Demosthenes. Heute Abend, sagst du? Hm? Die Tochter? Hm? Das ist ja die eigene Tochter. Ja, ja, ja. Das ist ein starker Hieb. Der kluge Krämer weiß, was er will und zieht mit einem Strich die ganze Erbschaft in seine Ladenkasse. Ich hielt es für richtig, euch darüber zu berichten. Nun denn, lebt wohl. Nein, wartet. Also, das ist denn doch... Ich muss doch bedenken, immerhin. Ja, also vielleicht... Nein, machen wir es so. Ihr sagt Herrn Volpone... Nein, unmöglich. Aber wartet mal. Ihr sagt ihm, also... So stammelt doch rascher. Wie? Rascher? Ja, natürlich, gewiss. Schließlich und endlich, wenn ich mich recht erinnere, so habt ihr irgendetwas davon gesagt? Meine Frau. Eure Frau? Was ist los mit eurer Frau? Sagt selbst, ist sie nicht schön? Ist sie nicht jung? Und bin ich nicht ein Freund Volpones? Sein nächster Freund sogar. Nicht irgendjemand wie dieser Krämer. Wäre es da nicht eigentlich sozusagen meine Pflicht, ich meine, als Medizin, Beitrag zu seiner Genesung, dass ich... Was denn? Ich meine, dass ich sie zu ihm schicke. Was dieser Zudringling für den ihm Fremden tut, das muss ich doch auf jeden Fall für meinen Freund tun. Volpone ist ein Ehrmann. Er ist mein Freund. Ihr sagt ihm also, zum Beweis meiner Freundschaft werde ich ihm Colomba bringen. Lauft voraus und sagt ihm, ich sei beglückt, von seiner Genesung zu hören. Mein erster Gedanke sei es gewesen, weiß schon, das Teuerste, was ich habe, ihm anzubieten. Ihm alles zu geben. Um alles zu kriegen, verstehe. Ihr seid doch klüger als die anderen. Auch klüger als Corbaccio. Corbaccio? Ja, für den ich jetzt noch eine Botschaft habe. Doch seid ganz unbesorgt. Ihr scheffelt's ein. Lebt wohl. Lasst euch nur bis zur Abenddämmerung Zeit. Messer Carbaccio! Die Sohlen habe ich mir durchgerannt, euch zu informieren. Hey, Mosca, was gibt es denn? Gute Nachricht? Messer Carbaccio, es geht jetzt ums Ganze. In 2 Stunden kommt der Notarius. Der Arzt gab mir ein Pulver, das juckt Volpone noch einmal auf, damit er die Feder führen kann. Alles ist bestellt, alles ist bereit. Jetzt kommt es darauf an. Was soll ich tun? Hab nichts mehr. Bin arm. 1400 Zechinen. Mit Zinsen 3000. Und der Ring. Mehr kann ich nicht geben. Deshalb bin ich ja gekommen. Ich habe einen Gedanken. Mindestens 20 Zechinen wert. Sag ihn. Ich bemerkte bereits, er ist mindestens 20 Zechinen wert. Gib sie dir. Sprich. Die besten Gedanken sind die einfachsten. Ihr macht ein Testament und setzt Volpone als Alleinerben ein. Volpone? Mhm. Als Alleinerben? Ja. Ich bringe es ihm, blas die Backen auf und sage, das ist einmal ein Freund. Seinen eigenen Sohn hat er enterbt um euretwillen. Was wird er tun? Euch zum Erben einsetzen. Fürs Ganze. Verstehe. Gut. Ganz gut. Aber meinen Sohn enterben? Ach, doch nur für 10 Stunden. Und um ihn doppelt reich zu machen. In längstens 10 Stunden ist Volpone tot. Und was ihr tut, tut ihr, genau gesehen, für euren Sohn. Will ich meinen. Vortrefflich. Und kostet mich nichts. Ich eile sofort zum Notarius, bringe dann gleich das Testament. Gleich bringe ich's. Halt! Ihr habt etwas vergessen. Vergessen? Ja. Die 20 Zechinen. Viel Geld. Sehr viel Geld. Da, hast du 10. Sind genau 10 zu wenig. Später. Gebe dir 30, wenn er tot ist. Klappere nur fort, du dürres Gerippe. Nun rasch zu seinem Sohn. Die Botschaft, die ich für ihn habe, muss 500 Zechinen bringen. Der eine verkauft seinen Sohn, der andere seine Frau. Würden den lieben Gott verkaufen, wenn er ihn in die Finger käme. Also Leone, Messer Corbaccios Sohn. Da bin ich ja gerade recht. Was treibst du hier, du Lump? Glaubst du mich so zu kennen? Würde dich sonst nicht Lump nennen. Was willst du hier? Euch einen Vorschlag machen. Würdet ihr mir nicht liebend gern 500 Zechinen geben, wenn ich euch 300.000 dafür verschaffte? Verschaff sie dir doch selbst, du dummer Bauernfänger. Vergrabener Schatz, wie? Diese Sprüche kennen wir Soldaten. Bleiben wir beim Geschäft. Gebt ihr mir 500 an dem Tag, an dem ich euch 300.000 gebe? Das hört sich schon besser an. Hab nichts dagegen. Bei eurer Ehre und eurem Soldatenwort? Bei meinem Eid. Aber eine ehrliche Sache wird das nicht sein. Läppische Frage. Selbstverständlich eine Lumperei. Kommt man anders zu Geld? Nehme an, ich soll dir jemand zur Seite bringen. Primitiv. Nein, es ist eine ganz unblutige, beintrockene Lumperei. Ich muss euch lediglich ein kleines Geheimnis verraten. Aber ihr schwört es nicht voreilig zu nützen? Ich schwör's, obwohl man Leuten deiner Art nicht schwören sollte. Gut, euer Vater ist reich. Wenn er stirbt, fällt euch sein Reichtum zu. Das glaubt ihr, nicht wahr? Natürlich. Aber euer Vater hat euch enterbt. Soeben ist er zum Notarius gelaufen und hat einen Erbschleicher zum Erben eingesetzt. Welcher Halunke hat das zu Wege gebracht? Ich. Im Auftrag meines Herrn, der euren Vater beerben will. Wie ihr richtig bemerkt habt, bin ich ein Lump und sage es euch. Und damit verdiene ich mir 500 Zechinen. Wenn er mich tatsächlich enterbt hat, dann soll der alte Geizkragen in die Hölle fahren. Und ich gebe ihm selbst den ersten Tritt auf die Rutsche. Aber wenn du gelogen hast und ich meinen Vater zu Unrecht verfluchte, dann renne ich dir den Degen in die Rippen. Spart euren Bratspieß für die Türken. Ihr könnt es selbst mit eigenen Ohren hören. Kommt. Ich führe euch in Volpones Haus, versteck euch in der Kammer. Da könnt ihr alles belauschen. Aber dass ihr nicht losfahrt, denkt an euren Eid. Und nun kommt. Musik. bin schon da. Den ehrenwerten Capitano habe ich hinter der Tapete versteckt. Ich bin auf sein Löwengebrüll gespannt, wenn er mit ansieht, wie sein eigener Vater... Ach, Mosca, Mosca, endlich. Wo warst du so lange? Wieder den Weibern nachgerannt, hä? Auf der Piazza herumgetrieben, während mir die Ohren brennt vor Ungeduld. Hast du sie mürb gemacht? Hast du sie happig gemacht? Erzähle. Gleich werden sie vortanzen. Und außerdem habe ich noch ein Extra-Stückchen geleistet. Eine kleine Überraschung für euch. Ein Feuerwerk, das ich erst anzünde, wenn sie alle flott unter Segel sind. Ein Capitano, der einem Löwen gleicht und dann voll Wut. Ah, Mosca, da sie auf die Straße hinab. Corvino bringt das Täubchen schon. Grandios. Verdammt, jetzt ist Corvino mit dem Taubenbraten früher da als Leones Vater mit dem Testament. Das ist gegen meine Rechnung. Wenn sich der Capitano hinter der Tapete nur ruhig verhält. Wie dieser Corvino sie über die Brücke schleift, wie er sie pufft. Es scheint, das Persönchen will nicht recht. Ja, Herr, jetzt zerrt er sie ins Haus. Also, sofort ins Bett, Herr. Wieder fleißig gejammert, eifrig gestöhnt. Ja, ich weiß, wieder fleißig gejammert, eifrig gestöhnt. Bitte herein, die Herrschaften. Gehalten, du gar keine, und mir keine Schande gemacht. Gegrüßt, Corvino. Und auf den Knien gegrüßt, Donna Colomba. So reizend schön wie züchtig. Das Kleinod Venedigs. Schweig, du Schwätzer. Ist es der? Das begreife ich nicht. Er ist ja noch so jung und sieht gar nicht krank aus. Du Närrin, das ist nur sein Wind und sein Scharwenzler. Lass dir nicht einfallen, mit ihm zu sprechen. Kein Wort, keinen Blick. Der hat den Teufel im Leib. Nun, Mosca, habt ihr Volpone berichtet? Wie nahm er es auf? Und wie geht es ihm? Das Arcanum lässt nach. Er liegt wieder müde und schwach. Aber eure Gattin wirkt vielleicht Wunder. Und dann trifft ihn der Schlag. Hoffentlich. Wie dankbar er euch war. Zollbreit liefen ihm die Tränen über die Backen. Seht nur, er hat euch eingesetzt mit Siegel und Brief. Das Wachs ist noch von Tränen feucht. Messer Volpone. Messer Volpone. Euer Freund Corvino ist gekommen. Mit Colomba, die euch pflegen soll. Oh, welch ein Freund. Aber zu spät. Wie könnte man ein welkes Blatt zum Grünen bringen? Schon wieder dahin, meine Kräfte. Wo ist die Frau? Ansehen wenigstens will ich die süße Arznei. Colomba, sehen. Komm her, du Gans. Du siehst doch, er kann kein Bein mehr strecken. Ach, der arme, kranke Mann. Er tut mir leid. Da siehst du, wie einfältig du warst. Bester Volpone, hier ist meine Gattin Colomba. Ich habe sie hergeführt, damit sie euren Schlaf behütet. Herr Volpone, ich wünschte so sehr, ihr würdet gesund. Schönes Kind. Wirklich zärtlich. Ja, bitte, bleibt bei mir. Bleibt. Ich bin einsam. Ein sterbender alter Mann. Hab Mitleid. Lasst mich nicht allein in meinem Tod. Aber nein, ganz gewiss bleibe ich bei euch. Ich will euch pflegen, ihr Arme. Will euch die bösen Gedanken alle wegscheuchen. Bleib nur, mein Täubchen. Sei sanft mit ihm. Und wohlgemerkt, kein dummes Erschrecken, wenn etwa das Fieber wieder über ihn kommen sollte. Hoffe, du begreifst nun, dass ich Mitleid mit ihm habe. Komme übrigens gleich wieder. Lebt wohl, lieber Freund. Meine Gattin wacht bei euch. Mosca, du Schmeißfliege. Komm mit, wir gehen. Gute Colomba, kommt näher, lasst mir eure Hand. Ah, wie das wärmt, schöne junge Hand, warmes junges Blut. Ja, der König David wusste, was er tat, als er alt war und froh. Diese Wärme. Wartet, ich bring eine Decke, die wird euch wohl tun. Keine Decke, eure Hand. Sagt, Columba, wollt ihr wirklich, dass ich nicht sterbe, dass ich gesund werde? Natürlich will ich's, von Herzen. Von Herzen, dann werde ich gleich gesund sein. Es gibt nämlich einen Zauber. Legt einem eine tugendhafte Frau die Hand aufs Herz und sagt dreimal hintereinander, sei gesund, dann kann man aufstehen und ist gesund. Ach, das habe ich niemals gehört. Steht im Decamerone oder sonst einem heiligen Buch. Versucht es. Ihr seid doch tugendhaft. In den Augen lese ich's, mein Täubchen. Legt mir das zarte Händchen aufs Herz. Hier, genau aufs Herz. So, gut. Und jetzt sagt dreimal, sei gesund, Volpone. Ja, gewiss. Sei gesund, Volpone. Noch zweimal. Sei gesund, Volpone. Sei gesund, Volpone. Ich bin es. Ja, ich bin gesund. Gesund. Ein Wunder, wie ihr plötzlich springen könnt. Gehen und stehen. Ja, gesund. Gehen und stehen. Und du hast es vollbracht. Unglaublich. Ich muss Corvino suchen, es ihm erzählen. Er wird sich freuen. Nein, nein. Ach, wie jung ich mich fühle. Frisch. Ich könnte tanzen. Guter Herr, seid vorsichtig, dass ihr euch nicht erkältet. So aus dem warmen Bett heraus, ihr könntet wieder krank werden. Nein, nie mehr, solange du bei mir bist. Hier, fühl meine Hand. Ist sie schwach? Ist sie kalt? Meine Arme hier, haben sie kein Mark, keine Muskeln? Ich werde dich erdrücken, du. Und was tut ihr? Ihr fiebert ja. Ich bitte euch, legt euch nieder. Ich habe Angst. Keine Sorge, mein Täubchen, keine Sorge meinetwegen. Ich bin springlebendig. Ja, ja, ich glaub's euch. Nun lasst mich wieder los. Ich bitte euch, lieber Herr. Ach was, du hast mich erweckt, mich gesund gemacht. Nun ist es meine Pflicht, mich dankbar zu zeigen. Das will ich so gut tun, wie ein Mann das überhaupt nur kann. Komm, Täubchen, gib mir dein Schnäbelchen. Was wollt ihr von mir? Lasst mich los. Corvino, wo ist mein Mann? Der ist weit und wer nebenan, er stopfte sich die Ohren zu mit Watte. Glaubst du vielleicht, er wusste nicht, was er tat? Er hat dich verkauft, verschachert, Kindchen. Nein, so schlecht kann er nicht sein. Erbärmlich schlecht, nicht wahr? Ein Halunke. Aber komm, wir wollen uns rächen an ihm. Komm, Columba. Lasst mich los, ich schrei um Hilfe. Schrei nur, wenn's dir Spaß macht. Ist niemand da, alles verriegelt und verschlossen. Komm schon, mein Täubchen, komm. Hilfe! Jetzt doch genug! Volpone, du levantinischer Lump! Ich will dich lehren, Weiber Venedigs zu schenken und Söhne Venedigs zu bestehlen. Ich werde dir deine Krankheiten kurieren. An den Galgen mit dir! Das Fenster auf! Heda! Spirren! Der Levantiner Volpone will einer Venezianerin Gewalt antun! Ruf die Spirren! Die Spirren! Volpone, jetzt hast du ausgespielt! Signor Columba, ihr seid in Sicherheit. Ängstigt euch nicht mehr. Leone, du Lümmel, was fällt dir ein? Hast du nicht geschworen, still zu bleiben? Still bleiben, als Mann von Ehre und Soldat, das könnte euch passen. Bleibt nur am Boden, Messer Volpone, das macht sich nach all dem, was vorgefallen ist, am besten. Nein, bleibt liegen, regt euch nicht. Ich hörte Schreie, ist Volpone tot? Verdammt, jetzt kommt auch noch die Kanine. Volpone liegt am Boden, ist er tot? Oh, dieser Capitano hat meinen Bräutigam ermordet. Ein Bräutigam? Er lebt noch, Gott sei Dank, er lebt. Für den Galgen! Ah, da kommt der Spirren-Oberst, ja. Herr Hier wurde um Hilfe gerufen. Gegen einen Schandbuben. Höchste Zeit, Herr Oberst, dass ihr kommt. Jawohl, dieser Capitano ist ein Mörder. Er mordet und schreit gleichzeitig um Hilfe. Das ist verworren. Ich sehe noch nicht klar. Aber, meine verehrten Herren Spirn. Bedauerlich, dass man euch so unnötigerweise bemühte. In Wahrheit hat sich überhaupt nichts ereignet. Ein dummer Irrtum, eine belanglose häusliche Unstimmigkeit, das gibt's in besten Familien, nicht wahr? Bitte bemühen sich die Herren nicht weiter. Es ist alles schon bereinigt. Dieser Moskau lügt. Und ihr bleibt. Ich bin Leone, Capitano der Flotte. Dieser Levantiner Volpone hat versucht, einer Venezianerin Gewalt anzutun. Ich fordere Gericht gegen ihn. Oh, diese Schande, diese Schande. Schämt euch nur, Colomba. Das kommt davon, wenn man Männern ins Haus läuft. Wenn das euer Mann erfährt. Gott schütze euch, da kommt er. Ja, was ist denn hier los? Ich hörte Schreien. Stellt euch verwundert, Messer Corvino. Ihr wisst von gar nichts. Darauf kommt es jetzt an. Was? Du bist noch hier, mein Täubchen. Ich wartete ungeduldig auf dich. Komm sofort nach Hause. Nein, hier geblieben. Alle hier geblieben. Erst muss die Sache geklärt werden. Der da auf dem Boden liegt, das ist also der Levantiner. Zum Gericht mit ihm und ihr alle mit. Ja, aber das Gericht wird entscheiden. Was denn, Leon? Ich bringe hier. Ah, da kommt ja mein Vater. Her mit dem Wisch in deiner Hand, Alter. Das ist Dokumentendiebstahl. Hilfe! Jetzt will er auch noch seinen eigenen Vater ermorden. Geduld, ich muss das Testament erst lesen. Also, da steht ja alles schwarz auf weiß. Meine Enterbung zugunsten Volpones. Ein Bubenstreich. Untersteh dich, Leone. An den Galgen mit Volpone. An den höchsten Galgen beledigst. Ereifert euch nicht, Capitano. Der Prokurator wird recht sprechen. Vorwärts, alle zum Tribunal. Seid ihr der Diener hier? Gewiss. Dann kommt ihr gleichfalls mit. Und selbstverständlich der Beschuldigte. Ich weiß von gar nichts. Und Messer Volpone, ihr seht es selbst, ist keines Schrittes fähig. Dann lasst ihn tragen. Fackelt ihr lang, lasse ich euch in Ketten holen. Wir sind allein. Nun rafft euch auf, Herr. Nein, ich gehe nicht. Nein, ich gehe nicht, ich nicht. Sie werden mich foltern. Unter die Bleidächer legen. Was brauchte ich die Erbschaft Corbaccios oder diese Gans Colomba? Hatte nicht einmal ein Händchen voll Lust auf sie. Die reine Bosheit, Feuer zünden und heiß machen. Und jetzt brennt es mir selbst in den Nieren. Mosca, Sie werden mich foltern, Sie werden mich hängen. Ich bin doch hier fremd, ich bin Levantiner. Da kennen Sie keine Gnade. Hilf mir, Mosca, hilf mir. Jeder Prozess ist ein Kartenspiel. Hat man eine flinke Hand, kann man die Volte schlagen. Oh, das wäre doch ein komisches Gericht, wo ausgerechnet der Ehrliche Recht bekäme. Komm ich zu spät? Ich hörte bei Gericht, wie ist die Lage? Ah, Messer Voltore, ihr kommt zur rechten Zeit. Die Lage ist schlecht, sehr schlecht. Euer Geld ist verloren, wenn ihr es nicht rettet. Leone hat uns verklagt, man wird Volpone hängen und euer Haus, euer Geld, die ganze Erbschaft sackt der Staat ein. Außer natürlich, Herr Notarius, ihr helft Messer Volpone aus der Zwickmühle heraus. Illustrissimo, ihr kennt doch alle Finten und Paraden. Ich mach euch zum einzigen Erben. Und geb euch die Hälfte bei Lebzeit. Ich schwöre es. Vertraut mir. Ich werde eure Causa führen. Tupis Causa freilich. Aber seid unbesorgt. Ist ja unsere Wissenschaft alles klare, so lange umzurühren, und um, bis die Wässerlein sich trüben und hübsch undurchsichtig werden. Zur Sache. Mosca, was fiel dir ein, diesen Leone ins Haus zu führen? Wozu? Um euretwillen. Corbaccio hatte ihn enterbt und Volpone eingesetzt, um euch auszustechen. Da dachte ich, hetz ihm den Sohn auf den Nacken. Aber der Brüllhund fuhr zu früh los. Ich hoffe, ihr renkt das ein, Illustrissimo. Wie? Ich kenne die Gesetze. Kein Gesetz ist so gemacht, dass man es nicht umgehen könnte. Hört also zu. Ihr, Volpone, sprecht kein Wort. Von Anfang an. Seid konsequent und bleibt stumm. Ja, stumm wie ein Fisch. Ihr aber, Mosca, habt dafür zu sorgen, dass er mehr tot als lebendig erscheint. Ja, mehr tot als lebendig. Nun zu Gericht. Vor dem Prozess muss ich die Zeugen instruieren und mit Corvino noch ein Wörtchen reden. Doch Mosca, ihr nehmt euch Copaccio. Des Gerichts der Republik Venedig. Ruhe! Sind alle Vorgeladenen zur Stelle in causa contra Volpone? Angeklagt von Leone, Capitano der Flotte, wegen Notzuchtversuch an einer venezianischen Bürgersfrau und vielfältigen Betrugs. Exzellenz, Sie sind zur Stelle. Gestattet mir, dass ich für Volpone spreche. Den Unglücklichen, der seine ungerecht bedrohte Ehre nicht selbst verteidigen kann. Denn der hitzige Capitano hat ihn offenbar in einem Accessus dementiae, in einer Trunkenheit der Sinne, schwer verletzt. Ihn, dessen Lebensfaden ohnehin nur noch dünn war. Er befindet sich in ärztlicher Pflege. Sei's wie es sei. Ich muss ihn trotzdem vernehmen. Schafft Volpone herbei. Wo ist der Spirnoberst? Hier! Berichtet den Hergang. Ich und meine Leute, wir saßen im Weinhaus, wie gewöhnlich. Da schreit's auf einmal wüst über die Gasse. Wir machen uns hitzig ins Haus. Da stand dieser Capitano... Leone also, Capitano der Flotte. Zu euren Diensten, Herr Richter. Da stand also dieser Capitano und fuchtelte mit dem Degen. Und sonst? Sonst haben wir nichts gesehen. Leider. Nur die Frau da. Colomba, Gattin des Kaufmanns Corvino. Ja? Sagt, ist an euch Gewalt versucht worden von Volpone? Oh Gott, ich bitte euer Gnaden, lasst mich nach Haus. Ich habe ihm vergeben. Edle Frau, das ist sehr gütig von euch, doch das Recht will Klarheit. Hat der Levantiner euch Gewalt angetan? Ich weiß nicht, euer Gnaden. Das wisst ihr nicht? Wer soll es dann wissen? Ich frage nochmals und deutlicher. Hat er euch angefasst? Hat er euch unzüchtig berührt? Nein, ich habe ihn zuerst berührt. Ich musste ihm die Hand auf die Brust legen. Und dann ist das Wunder passiert. Was für ein Wunder! Dann war er plötzlich gesund. Sie ist schwachsinnig. Ich kann mit ihr nichts anfangen. Sprecht ihr für sie, Corvino. Wie kam eure Frau in Volpones Haus? Ihr Mitleid trieb sie hin. Sie wusste von mir, dass er todkrank war, mein armer, guter Freund Volpone. Du lügst! Hingeschleppt hast du sie, ihm zugetrieben. Herr Richter, ich kenne diesen Capitano. Er ist ein Säufer. Ich schwöre bei der Fahne und bei den Geweihen San Marcos. Zugetrieben hat er Volpone, die eigene Frau. Leone, ich warne euch ernstlich. Ihr beleidigt die Zeugen ohne Grund und missachtet die Würde des Gerichts. Exzellenza, verzeiht, wenn auch ich als Notarius feststellen muss, dass die Anschuldigungen des Capitano in der Tat höchlichst anzuzweifeln sind. Er scheint nicht bei Sinnen zu sein, trunken vom Wein. Der Oberst der Spirren und alle Zeugen können bestätigen, dass er sich auf seinen hinzueilenden Vater stürzte, um ihn zu ermorden. Stimmt es, dass ihr euren Vater bedroht habt, ich Leone? Ich brauchte dieses Papier, dieses Testament. Da lest den Wisch. Mich, den Sohn, enterbt der eigene Vater zugunsten des hergelaufenen Levantiners. Ist das etwa kein Diebstahl? Keine Schurkerei? Wo ist der Vater? Hier, Exzellenza. Zu Diensten. Was habt ihr dazu zu sagen? Sprecht. Gestattet, es liegt ein Irrtum vor. Ein wertloses Blättchen. Hatte gehört, mein armer Freund Volpone muss sterben. Wollte ihn aufmuntern, ihm Vertrauen geben. Volpone, man bringt ihn. Wie totenbleich er ist, der Arme. Vier Diener müssen die Bahre tragen. Der Lump! Vorsicht! Er ist zu bedauern. Der Strauchdieb! Bejammernswert, der Arme. Der Lump! Ruhe! Herr Advokat, ihr habt das Wort. Da seht, Exzellenza, den Verführer, den wilden Wüstling auf einer Bahre. Seht diese erloschenen Augen, vom Tod schon besiegelt, dieses welke, vernichtete Antlitz. Atmet Sinn und Glut so kalt, Gier so blutlos, Unzucht so matt. Mein Freund, mein armer, ehrenwerter Freund, du ringst mit dem Tode, und wir müssen noch kämpfen um deine Ehre. Wie bitter für uns alle, dass das Wort dir nicht mehr gehorcht, deine Verleumder zu entlarven, dass du reglos liegst. Reglos? Erlaubt Exzellenz, ihn ein wenig mit dem Degen zu kitzeln. Und ich schwöre, er springt auf und tanzt wie ein Bär. Warte, du Heuchler! Ruhe! Im Namen des Gerichts der Republik Venedig! Oder ich lasse den Saal räumen. Fahrt fort, Herr Advokat. Da haben wir noch eine wesentliche Zeugin. Nämlich Signorina Canina, Messer Volpones Braut. Ich muss euch bitten, Signorina, werft alle Scham von euch, denn es geht um eines sterbenden Ehre. Bezeugt, ob er jemals etwas Unbilliges von euch gefordert? Ich erröte, hier vor Männern zu sprechen. Sie errötet. Obwohl mit ihm verlobt, war ich, wie sag ich's, nur seine schwesterliche Freundin. Seine Schwäche war groß. Ich kann es beschwören. Eine Stimme. Ein Zeugnis von allen wieder die Verleumdung. Und jetzt frage ich alle Zeugen. Habt ihr Volpone je anders gekannt als ehrenwert? Mosca. Mir war er der gütigste Herr. Corbaccio. Oh ja, ein gütiger Freund, nie Geld geliehen, so lieb. Corvino. Der treueste der Treuen. Canina. Was ich an ihm verliere, ach, ich arme. Ihr seht, in alle Winde ist die Verleumdung entflogen. Kein Wort hatte Bestand. Nun darf ich um das Urteil bitten. Im Namen der Republik Venedig, da die Klage und so weiter gegen Volpone, Levantina, auf Aussage eines einzigen Zeugen gegründet war, derselben aber das Zeugnis aller anderen Geladenen widerspricht, da ferner die Betroffene ihn keiner unziemlichen Handlung und so weiter beschuldigt, und ihr Gatte keinerlei Misstrauen hegt, da ferners die Bresthaftigkeit des Beklagten eine gewalttätige Handlung und so weiter nicht wahrscheinlich macht und einhellig alle Zeugen, jeder ein Bürger Venedigs, inkludiert der eigene Vater des Anschuldigers, den trefflichen Leumund und so weiter oben genannten Volpones hier bekunden, ist selbiger ungekränkt und ohne Makel sogleich zu entlassen. Gekauft hat er sie alle! Und den Richter wahrscheinlich dazu, damit ihm der Galgen erspart bleibt. Gekauft? Ein Richter Venedigs? Was gelingt euch denn nicht? Ihr Blutsauger, ihr Rechtsverdreher mit eurem Geld. Damit kriegt ihr die Weiber, die Richter, die Ämter. Damit kauft ihr Ehre, Recht und Ansehen. Wirren, fasst diesen Mann. Er hat ehrliche Männer geschmäht, falsches Zeugnis verbreitet und das Tribunal Venedigs käuflich genannt. Nach Fug und Recht gehört er gestäubt und ihm die Hand abgeschlagen. Da er aber als Soldat wacker die Republik verteidigt hat und erhitzt scheint vom Wein, lass ich's dabei bewenden, dass er bis Sonnenuntergang am Schandpfahl steht. Als Warnung für leichtfertige Verleumder. Mich an den Schandpfahl? Und nicht diese Schurken? Die Pest über euch! Pulver unter diesem verrotteten Staat! Rasch, führt ihn ab, er schreit sich sonst um seinen Kopf. Und nun tragt den bedauernswerten Kranken in sein Heim. Möge ihm die Erregung nicht geschadet haben. Die Sitzung ist geschlossen. Musik. ein Wort? Na, wie habe ich geredet? Wie meistere ich das Recht? Hab das herrlich gedreht. Wie ein Rad. Von oben nach unten. Aber nun, Schluss mit Zögern und Hinhalten. Gleich komme ich wegen des Geldes. Bereitet alles vor, ich will's endlich schwarz auf weiß sehen, das Testament. Jetzt hab ich Volpone fest in Händen und lass ihn so leicht nicht mehr los. Kommt nur, kommt. Messer Volpone, ihr seid der alleinige Erbe. Wie habe ich ausgesagt? So daneben hat noch nie eine Frau geschworen vor Gericht. Aber nicht wahr, süßer Junge. Jetzt heiratet er mich gewiss. So gewiss, wie ich ein Ehrenmann bin, Carnina. Mhm. Wir sehen uns noch, mein Täubchen. Mein armer Sohn, am Schandpfahl. Schmach für meine grauen Haare. Unbezahlbarer Kummer. Aber ihr habt mir geschworen, ich erbe alles. Jetzt nicht mehr gefackelt. Verlange Besitzverschreibung. Sonst klage ich bei Gericht. Keine Sorge, das Geld ist euch sicher. Messer Corbaccio, ihr seid der alleinige Erbe. Gleich nachher wird Signierung unterschrieben. Jetzt, bevor Volpone abkratzt, will ich mein Papier gestempelt und gesiegelt, damit ich der Erbe bin. In einer Stunde soll Volpone mich erwarten. In einer Stunde, hörst du, Mosca? Kein Federlesens mehr. Ich hab genug, sonst schlage ich dran. Ja, Messer Corvino, ihr seid der alleinige Erbe. Ihr alle seid die alleinigen Erben. Ach, Mosca, mein Goldjunge, gib mir Wein. Trinkt, Herr, seid fröhlich. Habt guten Grund. Ach, was für eine Wollust. Auf zwei gesunden Beinen zu stehen. Ein ehrlicher Mann mit Gerichtsattest. Ah, was für eine Wollust, seine Kraft zu spüren und seinen Witz. Ihr werdet ihn gleich brauchen, euren Witz. Gleich kommen sie geflattert. Geier, Rabe und Krähe mit offenen Krallen. Sind tollwütig, alle drei, und misstrauisch. Der Reden überdrüssig, fordern Brief und Siegel, wollen das Testament sehen, wollen es haben. Das war allerdings zu erwarten. Aber was tun? Oh, ich hab's. Ich hab's. Was beißt euch? Mosca, was war in dem Wein? Da hat der Teufel einen göttlichen Gedanken hineingespritzt. Pass auf, du jagst die Lakaien herum, sie sollen ausspringen. Ich sei tot, steinstarr, schon halb verwest. Ich setz dich ein im Testament. Als den Erben. Du liest es ihnen vor und ich als Leiche höre zu. Ergötze mich an ihrem Zetern und Geschimpfe. Das ist ein würdiger Spaß. Gut für ein andermal. Ich schreib's in den Kalender, aber nicht heute. Was? Du willst nicht, du Tischwanze. Du verweigerst mir den Dienst. Hast wohl vergessen, dass ich dich für 200 Zechinen aus dem Schulterm gelöst habe. Vorwärts, oder ich lass dich wieder hineinwandern, du Fliege. Mit meinem Schuldschein zerquetsche ich dich an der Wand. Willst du oder willst du nicht? Ich muss ja wollen. Aber meinen Schuldschein fordere ich für den Spaß. Hier. Nimm ihn. So. Und nun gib mir meine Feder. Jetzt habe ich deinen Namen in das Testament geschrieben. Meinem treuen Diener Mosca. Und nun noch das Siegel. So, das hätten wir. Und nun strecke ich mich aus auf mein Totenbett, um brüllend wieder aufzustehen, wenn es mir beliebt, den jüngsten Tag anbrechen zu lassen. Los, die Diener gerufen. Holla! Heda! Lakaien! Faulpelze! Herbei! Lauf zu Herrn Voltore Corbaccio Corvino. Sagt, es stünde übel mit unserem Herrn. Er könnte jeden Augenblick verscheiden. Lauft jetzt. Lauft. Du Hund, warum hast du nicht gesagt, dass ich bereits tot bin? Ich wollte euch noch Zeit lassen. Es ist mir unbehaglich, wirkt mich im Hals. Ich warne euch noch einmal. Dieser Spaß kann euch den Hals brechen. Und wenn ich daran sterbe, ich muss die Giftschlange tanzen sehen. Wenn ihr daran sterbt? Wisst ihr, Messer Volpone, wer dann euer Erbe ist? Ich. Messer Voltore, wie der Herr befohlen. Mosca, ist er tot? Lieber guter Mosca, sag mir endlich, ist er tot? Ein Blick wird euch überzeugen. Da seht, ganz reglos und starr liegt er. Ich schreibe schon das Inventar. 4 Onyxschalen, 6 künstliche Kandelaber aus gehärtetem Gold. Ich gebe sofort das Testament. Es liegt bereit. Messer Corvino, wie der Herr befohlen. Ist er endlich. Ach, Voltore ist auch schon da. Wo diese schwarzen Mäntel wehen, da gibt's eine Leiche. 2 Kästchen aus Ebenholz, verschlossen und versiegelt, schweren Gewichts. Ach so. Verzeihung, Messer Voltore, seid wohl als Amtsperson berufen zur Eröffnung des Testaments. Das wird sich zeigen. Wollt ihr Zeuge sein und Beistand, Corvino? Nur Zeuge. Also gut, wie ihr meint. Messer Corbaccio, wie der Herr befohlen. Man sagte mir unten, tot. Hab's gleich gewusst. Steht nicht mehr auf. Kommt ihr schon kaufen und schachen, Corbaccio? Werdet euch irren. Kaufe nichts, brauche nichts, hab jetzt genug. Hab jetzt genug. Signorina Canina, auf eigenen Wunsch. Mosca, er ist tot. Ist es wahr? Oh, was tue ich da? Was fange ich an? Ist er wirklich tot? Ganz tot? Ich fürchte, Canina, da wird nichts zu machen sein. Der Richter, ohne dass der Herr befohlen. Der Richter? Ihr seht, ein Notarius denkt an alles. Ich habe ihn bestellt. Ja, ja, dann kann man wohl... Führe ihn herein. Guten Abend, Bürger Venedigs. Herr Notarius, ihr habt mich gebeten, bei der Eröffnung des Testamentes gegenwärtig zu sein. Ich sehe, die 4 Zeugen sind bereits zur Stelle. Ist der Tod obgenannten Volpones bezeugt durch Augenschein dieser Zeugen? Wir haben es einhellig gesehen, so entfällt der Medikus. Danke, Herr Notarius. Erkennt ihr dies Testament an, als mit dem Siegel Volpones verschlossen? Mosca? Bezeugst du dies Siegel als das deines Herrn? Ja, ich glaube... Glaube es wohl. Ich, Voltore Notarius, erkenne dies Testament an als ausgefertigt von meiner Hand. Volpone überreicht am Krankenbett. Nur der Name des Erblassers und Erben war frei geblieben nach dem Wunsch des Verblichenen. Ihr werdet sie eingezeichnet finden von seiner Hand. So breche ich das Siegel und lese... Ich, Volpone, ehemaliger Kaufherr aus Smyrna, Levantiner, unbeweibt, von Krankheit bedroht, doch klaren Sinnes, Verfügung über mein Erbe bezeugt mit meinem Signum und Siegel. Eingedenk der innigen Freundschaft, die er mir erzeigt hat, sowie des unumstößlichen Beweises seiner Anhänglichkeit und Liebe, ernenne ich zu meinem alleinigen Erben, zum unumschränkten Besitzer meiner Habe an Gut, Geld und Liegenschaften, meinen geliebten Freund... Jetzt hört ihr's. ...den Venezianer Mosca. Mosca? Was soll das heißen? Dieser Schurke Mosca! Mosca, herrlich! Ach, du süßer Junge! Wie? Was? Mosca? Ich darf um Ruhe bitten. Meinen anderen teuren Freunden, die mir gleichfalls zahlreiche Beweise ihrer Anhänglichkeit geboten, also doch, hinterlasse ich die Versicherung meiner innigsten Dankbarkeit und die Bitte, meiner in unverbrüchlicher Liebe zu gedenken, gegeben zu Venedig mit eigener Hand, Volpone. Das ist Betrug. Ich vermute, Mosca ist der Fälscher. Betrüger! Beide Betrüger! Wo sind meine 20.000 Zechinen? Da ist Betrug im Spiel. Ich beschwöre, Exzellenz, mir selbst haben Volpone und Mosca gestern und heute zugesagt, ich sei der alleinige Erbe. Nein, mir! Heute mir, Morgen! Nein, ja, mir! Ja, hat ja, sonderbar! Demnach hat also, wenn ich recht verstehe, dieser Levantine jedem von euch versprochen, ihn zum alleinigen Erben einzusetzen. Nein, mir allein. Mir auch. War Vereinbarung zwischen uns. Ach was, mir? Ich führte seine Geschäfte, ich sorgte für ihn. Ich stand ihm am nächsten, ich machte ihm Geschenke. Geschenke? Armseligkeiten, schlechter Kram. Ich, Geld, bares Geld. Du, der Ripper, du willst deine Freundschaft mit meiner vergleichen, du Wucherseele. Ich habe ihm alles geopfert. Meine Frau habe ich ihm gebracht, um ihm Genesung zu verschaffen. Was redet ihr da? So hat Leone heute richtige Aussagen gemacht. Und ihr habt mich getäuscht. Spirre, sofort läufst du und holst Leone vom Pranger. Ich befehle es im Auftrag des Gerichts. Leone vom Pranger im Auftrag des Gerichts. Ein Unschuldiger, ein tapferer Soldat am Pranger. Das werdet ihr zu verantworten haben. Verzeiht, Exzellenz. Volpone hat uns alle wirr gemacht. Ich fand ihn morgens im Bett, sterbend vor Angst. Er bat mich, ich möchte für ihn sprechen. Der Schurke aller Schurken. Nicht genug, dass er mir mein Geld geplündert. Meine Frau hat er überfallen. Sie war zu keusch, es zu gestehen. Ausgeraubt hat er mich. Jede Woche Geld, Schmuck. Will meine Zechinen zurück. 1400. Mit Zinsen 3000. Lieber den Armen als Mosca. Dieser Gauner hat uns alle hinters Licht geführt. Solange ein rechtsgültiger Einspruch nicht erhoben ist, bleibt dies Testament in Kraft. Und Mosca, Bürger von Venedig, der Erbe. Ja, was ist das? Exzellenz. Ruhe! Mosca hat das Wort. Messer Volpone. Der Verstorbene. Er war allerdings der vollkommenste Schurke von der Ferse bis zum obersten Haar. Ich habe ihm dienen müssen und nur Gott weiß, wie viel Schliche ich ihm gekreuzt, wie viel Salz ich ihm verwässert habe. Aber seht, Exzellenz, der Tod hat eine knöcherne Faust. Wie Volpone da lag auf dem Bett, kalt schon die Beine. Da hat es ihn doch gepackt. Er rief mich zum Lager. Mosca, röchelte er, ich setz dich zum Erben. Aber wo ich Unrecht getan, stell's wieder her, gib alles Erschlichene zurück. So sprach der Sündige. Ich hab's ihm gelobt in die eiskalte Hand. Und wenn ich der Erbe bin, will ich allen Schaden ersetzen. Euch, Voltore, wenn ich der Erbe bin, euch, Corbaccio, euch, Corvino, wenn ich der Erbe bin, ich will Leon entschädigen, ich will, wenn ich der Erbe bin, 1000 Zechinen geben zu euren Händen, Exzellenza, für die Armen. Ihr seid ein wackerer Mann, Mosca. Aber mit Zinsen 3000 und Ring. Gewiss. Und meine Zechinen wieder. Reichlich und überreichlich, Messer Corvino, so ich der Erbe bin. Ich habe keinen Einwand. Ihr erstattet mir alles, sagt ihr? Doppelt, Illustressimo. Und ich, Mosca, mir schenkst du nichts. Ich verspreche dir, ich besorge dir einen Mann. Dein Kindchen kriegt einen Vater. Zufrieden? Du bist ein Goldjunge. Wir sind alle dafür Zeugen. Es ist vollkommen rechtlich, das Testament. Rechtlich und gültig. So erhebt niemand Einspruch gegen die Verfügung Messer Volpones? Niemand, Exzellenz. Dann bringt euer Pergament. Das Gericht wird es bescheinigen. Und nutzt euren Reichtum besser als Volpone. Ja. Nun, ihr liebwerte Herren, erlaubt, dass ich euch alle in geziemlicher Weise lade zum Totenschmaus. Solange ihr munter seid, seid ihr mir lieb. Gott schütze mich, falls ich euch brauchen sollte. Heute Abend also, ihr alle, die Kleider schwarz, dass man merkt, wir trauern um Volpone, aber die Sinne hell und die Laune beschwingt. Somit lebt wohl, hier ist die Tür, bitte lebt wohl. Schurke. Nur euer gelehriger Schüler, Herr. Du Dieb. Erbschleicher. Sagt einmal, wer seid ihr eigentlich? Habt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Volpone. Diesem üblen Spaßmacher und Fuchs, der sich in der eigenen Falle den Schweif gezwickt. Was wollt ihr denn hier in meinem Haus? Was? In deinem Haus? Hinaus mit dir, Schmarotzer. Was? Wieso? Warum? Ich werde mich schon gut vertragen mit Volpones Zechinen. Und du glaubst? Du glaubst wirklich, ich lasse dich all das behalten? Nichts will ich behalten. Alles soll fort und frei sein. Flügel kriegen, in alle Winde fliegen. Bandit, ich gehe zu Gericht. Vorsichtig. Hübsch vorsichtig. Ihr könntet am Wege dem Galgen begegnen. Also still. Macht euch dünn, solange es noch Zeit ist. Die Juwelen gib mir. Die Perlen. Und ich gehe. Das wäre ungerecht gegen den Erblasser. Er hat mich gelehrt, nicht ein Goldkäferchen dürfe aus der Truhe. Die Hälfte. Gib mir die Hälfte. Habt ihr mit jemandem geteilt? Nicht eine Zechine. Nicht eine lausige, verschimmelte Zechine. Nicht ein Steinchen, nicht ein Perlchen. Vorwärts jetzt. Hinaus, oder ich hole die Peitsche. Nein, nein, nein. Nein, nein. Lieber an den Galgen, als dir das Geld lassen. Gut. Dann rufe ich den Richter zurück. Er wird sich ein Vergnügen daraus machen, so einen Gauner wie euch zu hängen. Ah, das trifft sich gut. Da steht er ja noch mit dem Notarius unten auf der Straße. Ja, da werde ich doch gleich... Nein! Nein! Nein! Nein, Moska. Nicht ins Gefängnis. Moska, dann gehe ich lieber. Ich sehe, ich hab verspielt. Ich gehe ja schon, Moska, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Leben Sie wohl, Messer Volpone. Euer Spielchen ist zu Ende. Auf nun, du Gold, du zauberisch Metall, du bist Natur und willst zurück ins All. Ich weiß es wohl, es ist dein Sinn zu fließen und narr darum, wer wagt, dich einzuschließen. So tanze, tanze, Geld, ich geb dich frei, nicht Herr dir mehr, doch auch nicht dein Vasalle. Ich spiel mit dir, ich schenke dich an alle. Das rechte Gold ist rund geprägt, damit es rollt und sich bewegt. Mag einer noch so hurtig sein, er kriegt's nicht still, er holt's nicht ein. Und so wie heut bleibt's alle Zeit. Und allerorts und jeder Lands, der gleiche Pfiff und Tölpeltanz, der alle Welt zum Narren hält. Um Geld, um Geld. Volpone, eine Komödie von Ben Jonson in der Bearbeitung von Stefan Zweig. Die Personen und ihre Darsteller waren Volpone, Heinz Moog, Mosca, sein Diener, Heinz Drache, Voltore, der Notar, Werner Hessenland, Corbaccio, Fritz Rasp, Leone, sein Sohn, Klaus Kindler, Corvino, Robert Michal, Colomba, seine Gattin, Gertrud Kückelmann, Canina, Maria Landrock, der Spirrenoberst Wolfried Lier, der Richter Richard Beek, der Sänger Karl Kreile, Funkeinrichtung Eberhard Freudenberg und Karl Konrad, Musik Balthasare Galuppi und Hans Krammeier, Regie Helmut Brennecke.